SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Endlich gibt es eine 3 Stunden brandneue urbane Clubmusik. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus. Ich bin der Mental X und ich bin eben zuständig an der Wochenende, dass die elektronische urbane Clubmusik hier auf dem Send und nicht zu kurz kommt. Kitties on a Trance. Tja, was macht der Koyu? Er ist wirklich der weltgrößte Katzenliebhaber. Bei ihm nimmt er schon irgendwie manische Züge an. Mit seinem Label hat er ja zum Beispiel auf Suara Music auf jedem Release irgendeine andere Katze drauf. Und diesmal schickt er sie in den Weltraum, respektive auf einen Space Trip. Weiter präsentiere ich hier brandneue, sehr subtile Techno aus Amsterdam vom Roger Martinez, der ein neues Release hat auf dem argentinischen Label Sad Beats. Und unser allerliebster Lieblingsroman, gerade nach dem Septage natürlich, das ist der Borg. Und der Borg hat er schon mehrfach vorgestellt mit brandneuen Releases. Jetzt hat er wieder eins am Start. Und zwar Moonlight heisst sie. Diesmal ist sie ein bisschen experimenteller am Anfang. Aber warte mal, das Ding ist ein echter Trip. Das ist der Borg als Opener mit Moonlight. Und schön reise ich mit. Viel Spaß. Wants You, das Statement hat ziemlich eingeschlagen. Und zwar vor 1,5 Jahren, weil es von niemandem geringerem gekommen ist als dem Suara-Labelchef Koyu, einem Spanier. Und Suara ist eben bis 2015 wirklich so das weltbeste House-Label gewesen. Und wir haben gefunden, so, eigentlich sind die melodiösen Sachen richtig cool. Der Name Trans selber ist aber extrem negativ besetzt. Man hat dann auch gefunden auf eine Compilation, die er dann rausgegeben hat. Trans ist ein State of Mind. Also Trans ist keine Musik, sondern ein Bewusstseinszustand. Und hat mit dieser Compilation wirklich alles gerissen. Extrem melodische, technoide, progressive Sachen, sprich einfach transige House-Tracks. So, 1,5 Jahre später gibt es noch Schub, und zwar Kitties on Trance Part 2. Und wieder hat er wieder alles zusammengepackt, der Koyu, unter anderem Acts, wo du nie erwartet hättest, dass die mal irgendwie in richtig Trance werden gehen. Nämlich zum Beispiel der Deutsche, der Felix Kröcher. Oder auch der Typ hier aus Istanbul, der Sezer Uysal, sehr renommierter House-DJ, aber eben, naja, man geht natürlich mit der Zeit. Oder einfach ein Fähnchen dreht im Wind. Sei es wie es will, der Sound ist perfekt. Und das ist die neue Sezer Uysal. Und zwar mit Perry Union auf Suara Music. Hintergrund, Infos zu der heutigen Show, eben mit dem Featured Act von der Woche, im Koyu und dem Suara Label, findest du auf srf.ch/mentlex. Bassen irgendwie sehr, sehr verspult mit diesen unfassbar schönen Harmonien. Und dann noch undefiniert, was es auch immer ist. Vorher haben wir den Track gehört, und zwar von Analog Context, das Projekt aus Slowenien mit Lethargy. Wenn das Teil released wird, keine Ahnung. Ich glaube, der Produzent sucht nach wie vor ein Label, wo wir es dann am Schluss veröffentlichen können. Und das Clubmonster da, das kommt von Catskill. Baron Zaya heisst das Teil, und das kommt in 2 Wochen auf Fragrance Music raus. Hey, wir haben eine fantastische Woche gehabt, oder? Extrem sommerliche, sehr frühlingshafte Temperaturen. In Basel, wo ich arbeite unter der Woche in meinem Office, haben wir stellenweise schon 26 Grad im Büro gehabt. Uiuiui, richtig ungewohnt. Gut, das Wochenende wird es allerdings wieder ein bisschen trüber, aber macht ja nichts. Man tut ja am Wochenende auch nicht irgendwie die Sonne genießen, sondern go klappen. Und da hätten wir natürlich morgen so oben das Hive. Und zwar Ära, Blumennacht. Einmal im Jahr findet die statt. Der ganze Hive-Club wird von oben bis unten mit hunderten, was sage ich, fast schon tausenden Blumen zugepflastert. Ist wunderschön, und ich freue mich sehr, neben Jesse J und Tommy B. und dem Mann und morgens oben dort zu musizieren. Mehr Party-Tipps kurz nach der 9. Dann los ist srf.ch/mentalx. Happy Weekend. Is all, zweite Mal heute oben mit in meiner Rotation, in meiner Playlist. Das ist Sila auf dem holländischen Manuel Label, und zwar mit Noir et Blanc. Das ist der Highlands Remix, und heieiei, was für ein Rocker, oder? Ja, kannst jetzt spielen als Techno-DJ oder als House-DJ, das Ding funktioniert einfach, es kommt einfach ein bisschen drauf an, wie schnell es spielst. Wirklich ein sehr, sehr cooler Techno-Track. 1992 als 16-jähriger Knirps meinen ersten Job als Haus-DJ von der Stückfärberei in Basel vom Heaven Underground Club gehabt habe. Da hast du eigentlich im Großen und Ganzen nur zwei Genres gehabt. Hast du entweder House oder Techno gehabt, nicht dazwischen. Aber dann ist so langsam von England und vor allem auch von Berlin ein Sound gekommen, den wir am Anfang noch als Space bezeichnet haben. Und alle haben geschraubt und gefunden, wie cool ist denn das? Eben, der Groove vom House und die Energie vom Techno, aber trotzdem sehr, sehr fein. Naja, aus Space ist natürlich dann Trance geworden. Mit diesem Genre ist sehr viel Unfug getrieben worden. Alles spätestens so Mitte der 90er Jahre, wo dann so der ganze Kindergarten-Techno gekommen ist. Und Trance ist so dermaßen negativ besetzt gewesen. Das will sich aber jetzt wieder ändern. Naja, okay, nach 25 Jahren dürfte es das auch wieder. Labels wie zum Beispiel der Oliver Kaletzki, sein Stil von Talent, oder auch das Suara, das Label vom Koyu, die setzen auf den neuen, in Anführungszeichen, melodischen Sounds. Und nennen wir es jetzt einfach mal Trance Music. Yep. Schon vor 4-5 Jahren genannt, der Master of Sparkles. Er kommt aus Kiew, aus der Ukraine und heisst Twardowski. Und in den letzten 2-3 Jahren ist er ein bisschen ruhiger geworden, aber jetzt hat er eine neue Scheibe am Start. Und zwar kommt hier in 2 oder 3 Wochen auf Dear Dear Music raus. Sehr gutes Underground-Label, wie du hörst. Und das da ist ein Twardowski, seine kommende Scheibe heisst Tanja. Hintergrundinfos und natürlich eine Trackliste, Podcast zum Gratis-Downloaden mit Musik, dass du anständig das Wochenende kommst. Das und noch vieles mehr findest du auf srf.ch/menschenx. Mein Podcast bekommst du natürlich auch gerade nach der Sendung, so etwa ab der 11 Uhr dann auf iTunes for free. Check's einfach aus. We'll be right back. Überraschendes. Frisches kommt auch aus Schottland. Genauer gesagt von einem von denen Kult-Techno-Labels schlechthin, nämlich Soma Music. Rings um Slam. Die machen schon seit Ende 80er Jahre, hocken die im Studio und sind als DJs weltweit äußerst erfolgreich. Das hier, das ist die kommende Soma, der Golden Boy. Heisst, das Projekt, wer dahinter steckt, das weiss man an dieser Stelle noch nicht so genau. Meistens sind es dann so irgendwelche grossen Produzenten. Musikalisch erinnert es ein bisschen an Funk Dwight. Kann natürlich sein, aber eben, keine Spekulation. Das Stück heisst zumindest Trauma und das steht fest. wo ich dann irgendwie in den 90er Jahren zum ersten Mal live gesehen habe, habe ich gefunden, so, was zum Teufel ist das? Und vor allem, was will er uns mitteilen? Er läuft um wie ein Raver, ist aber irgendwie Mitte 50, hat neongrüne Haare und während seiner Sets tut er gerne ins Mikrofon reden. Das ist Green Velvet natürlich. Ein sehr, sehr brillanter, wenn auch super exzentrischer Techno-DJ aus Chicago. Seine neue Scheibe zusammen mit Mark Knight, Green Velvet mit Livestream of Relief. Kitties on a Trance. Also Babybussis auf Trance Music. Wer auf so eine Idee kommt, ist eigentlich immer Techno- und Hausumfeld eigentlich sonnenklar. Und zwar der Koyu, der weltgrösste Katzenliebhaber auf jedes von seinem Release auf Aswara Music, ist natürlich ein Katzenbussi drauf und er liebt sie. Es gibt eigentlich kein einziges Pressefoto auf seinem Facebook-Profil, wo nicht irgendwelche Katzen drauf rumschwirren. Naja, wie auch immer, der Koyu hat neben Oliver Koletzki vor gut eineinhalb Jahren eben so das Revival von Trance Music hervorgerufen und man muss das ein bisschen unterscheiden. Das hat natürlich irgendwie nichts mehr mit Tiesto und Armin van Buuren zu tun. Die sind eigentlich viel mehr schuld, dass das Genre so extrem schlecht belegt ist, weil die haben so einen kommerziellen Overkill gemacht. Eben, aus reinen finanziellen Interessen, so dass irgendwie niemand hat mehr wollen, mit dem Genre etwas zu tun hat. Yes, das Ganze hat sich ein bisschen erholt. Eben so die Underground-Grössen, wie zum Beispiel Sascha Nolivokoletzki oder ein Koyu, finden eben auch sehr melodische Sachen machen und trauen sich auch wieder irgendwie das Wort Trance ins Maul zu nehmen. Das ist auch wirklich richtig. Das hier ist unglaublich. Das ist eben von dieser neuen Compilation, nämlich von Kitties on a Trance Part 2, ist der Felix Kröcher. Und zwar mit Step Forward. Brillant. Stimmen aus Zürich sind ein Duo und nennen sich Fat Sushi. Du hast es vielleicht schon im Hive gehört. Wenn sie dann einmal in der Schweiz sind, weil sie sind international super erfolgreich und spielen wirklich absolut global, überall auf der Welt. Das ist ihre neue Scheibe auf Suara im Rahmen von der Kitties on a Trance Scheibe. Das ist ein Fat Sushi mit dem Menage à trois. Hat der Patrice Bäumel aus meiner Sicht letztes Jahr eine der stärksten Platten produziert. Dementsprechend habe ich es auch in meine End of Year Best of 2016 Show eingepackt. Und jetzt ist es ein bisschen ruhiger gewesen. 3 Monate ist es gegangen und jetzt meldet sich der Patrice Bäumel zurück. Wieder mit einem unglaublichen Remix. Und zwar vom Guy Chase, sein Label, nämlich Lost and Found. Dort ist erst gerade kürzlich mal ein Kane-Album, ebenfalls in Israel rausgekommen. Und Land of Gosh ist jetzt ein Remix worden, eben vom legendären Patrice Bäumel. Und manchmal schlenkt ein Essential Tune nicht. Nämlich dann, wenn ein Track so emotional einem im Bären reinschlägt, dann heisst es nochmal ein What the Fuck Tune. Und das ist ganz klar einer. Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auf srf.ch/mentlix. Playlisten und gerade nach der Sendung bekommst du auch noch den Podcast for free. Selbstverständlich bekommst du den Podcast auf iTunes. Check's aus. Schönes Wochenende. is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. der 9. Du hörst SRF Virus, ich bin der Bentlix, ich bin zuständig für das elektronische Virus hier am Wochenende. Und auf die Frage, was ist Space Techno? Naja, das. Und das zu 100%. Für Jay ist das mit der Shelter ganz neu die Woche rausgekommen, und zwar auf A Particle. Das ist ein Sublabel vom amerikanischen Proton Music. So, hast du erst gerade vor ein paar Minuten eingeschaltet oder einfach gespürt und hast je nachdem halt die neuen Sachen von Suara verpasst oder die neue Burg? Kein Problem. Du bekommst die ganze Sendung ab dem 11. als Podcast auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich auch auf iTunes. We'll be right back. viel cooler als Samstag oben. Man kann länger ausschlafen oder viel mehr länger ausschlafen. Gut, das Problem von der Freitagen oben, dass es clubtechnisch nicht allzu viel in der Schweiz passiert. Wir sind nicht London, wir sind nicht Paris, wir sind nicht New York. Dort läufst du, bekommst also relativ häufig auch irgendwelche Midweeks-Events. Dafür haben wir am Wochenende, sprich morgens oben im Clubland Schweiz, allerhand zu bieten. Was genau? Für das habe ich meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Stehst du auf knüppelharten Techno und musst morgens oben nach Basel, und zwar ins Borderline. Und zwar ist da der Lady Fernando Martins, heisst die. Ich habe kürzlich irgendwie mal ein Video von der gesehen. Also es ist wirklich knüppelharter Techno. Allerdings mixtechnisch ist die Frau 1A und zieh das einfach rein, wenn du auf harter Techno stehst, gehst du morgens oben in Basel ins Borderline. Stehst du eher auf Tech House und bist ebenfalls in Basel unterwegs, natürlich ins Nordstern. Dort bekommst du unter anderem Sound vom Onu. Also, in Luzern im Rock ist der Christian Burkhardt, einer vom Sven Fate, seine Zögling, während in Zürich im Lexi Dinky aus Südamerika kommt. Sie ist Acid House Meisterin, also es zwirbt und quietscht recht gut, während in Bellevue in Zürich der Timo Mars morgens oben rockt. Und was passiert denn morgens oben im Hive? Ja! Juhu, Nacht der Blumen. Bist schon mal dort gesehen, dann weißt du, was dich erwartet. Es ist relativ voll. Aber muss man auch dazu sagen, das Event ist nur einmal im Jahr. Das Era ist Mitte 90er Jahre, so neben dem Club Labyrinth, einer von diesen Underground-Clubs in Zürich gewesen. Und Mitte Nuller Jahr haben sie dann zugemacht. Allerdings einmal im Jahr wird im Hive gefeiert auf zwei Floors und das Line-Up kann sich sehen lassen. Neben dem Hive Resident, der DJ-Frau der Manon, ist natürlich auch der Jesse J mit am Start, der Tommy B und auch ich bin mit vor der Partie. Das heisst, ich will die einen oder anderen von euch morgens Nacht sicher sehen. der Holländer, der Roger Martinez, ist ein sehr bescheidener, zurückhaltender Typ. Nicht ganz so zurückhaltend sind seine Sounds, ganz im Gegenteil. Er ist super erfolgreich. Er hat Releases unter anderem auf Balance, auf Tool Room, auf Systematic. Das ist zum Beispiel Mark Romboy, sein Label. Und ganz neu hat er einen Track, und zwar Bizarre Beats. Legendäre argentinische Label vom Herrn Cataneo. Und das ist brandneu. Das ist der Roger Martinez mit Moksha. Playlisten findest du gerade nach der Sendung und natürlich auch den Podcast zum gratis Downloaden. Die Sendung ist so ready ab ca. 11 Uhr, und zwar auf srf.ch/mentalix und selbstverständlich auch auf iTunes. Heute zu oben Kitties on a Trance. Naja, wenn es um kleine Kätzchen geht, dann weiss man natürlich, was kommt. Es geht nach Spanien, und zwar zum Koyu-Label Suara. Er ist wirklich ein Katzenfreak, durch und durch. Check mal seine Facebook-Seite, es ist durchaus interessant. dass gerade letzte Woche hat er eine Scheibe vorgestellt von einem Projekt namens Greenwich, also von einem jungen Produzent. Und der Greenwich hat wirklich einen Killer-House-Track. Sehr, sehr deep-housig, sehr, sehr groovy. Und dann zusätzlich hat er in der House-Track eben noch sehr technoide Klänge reingepackt. Und jetzt, diese Woche, gibt es das Demo hier von Stella Fountain. Und, naja, wie will man das nennen? Ich würde mal sagen, es hat einen echten Psytrance-Einschlag. Richtig gut. Greenwich ist das mit Zenit. We'll be right back. für mich einer der vielversprechendsten Newcomer aus den letzten 4-5 Jahren. Er kommt aus Lausanne, der richtige Name heisst Jeremy Teixeira, nennt sich A Several Definition. Und der Bub, gerade mal 22, macht Karriere. Inzwischen ist er beim Henry Assize auf dem Label, und zwar bei Natura Sonoris. Er hat gerade einen Remix gemacht, das ist der, den du jetzt hörst, und zwar für niemanden geringer als der Marc Massenet. Unglaublich, das Talent. So schnell sind 3 Stunden elektronische urbane Clubmusik vorbei. Ich hoffe, dir hat der 3-stündige Trip gefallen mit dem Thema Kiddies on Trance, mit dem Fokus auf einer spanischen House-Labelings unter Koyu, nämlich Eswara. Weiter hat er brandneue Sounds vorgestellt von Roger Martinez und von einem unserer lieblingsrumänischen Produzenten, nämlich Bog. Der Podcast ist in einer guten Stunde bereit zum Downloaden. Dann hast du Sound fürs Wochenende auf www.srf.ch/mentalx. Selbstverständlich bekommst du dann auch auf iTunes. So, und falls wir uns morgens oben mit dem Hive sehen, dann abonnieren wir uns alle spätestens, so hoffe ich doch, am nächsten Freitag wieder hier on air. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio hinter den Turntables am Umshaken und dir die neuesten Gerüchte und Sachen zu erzählen. Ich sage, hab's ein schönes Wochenende und komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.